Danke, dass du hier warst. Kein Ding. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ein Gruß an alle Zuhörer. Also Jordan, danke fürs Interview, gell? Also.